IPA. Jo, und hier kommt die Auslandsschweizerin. Viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Und danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Hast du was vorbereitet oder brauchst du ein Gegenüber? Hätte ich was vorbereitet, wäre es nicht mich, ne? Also. Ja. Keine Ahnung. Ich hab was gehört von einem Jahr Podcast bei dir, oder? Ja, das stimmt tatsächlich. Das hast du richtig gehört. Ja, ich feiere heute meinen ersten Geburtstag quasi für meinen Podcast. Mein Podcast gibt es offiziell schon ein ganzes Jahr mit, das war jetzt Folge, ja gut, nummeriert war es die Folge 30, aber es müsste eigentlich die Folge 55 gewesen sein. Okay, und du hast Fragen eingesammelt, wenn ich dich auf Twitter mitbekommen habe, oder? Ja, genau. Ich dachte mir so, die Leute dürften doch gerne was machen. Wenn sie schon was gewinnen müssen, müssen sie auch was machen. Und ich habe ganz viele Fragen gekriegt, die ich auch beantwortet habe, die man auch bald dann hören kann in der Konserve. Und war sehr interessant. Also es war irgendwie erfolgreicher, als ich es erwartet hätte. Jo. Ja, komm, dann hau doch mal die drei Besten mal schnell raus. Hier hört ja kaum einer zu. Drei besten Fragen, die da waren. Ach Gott, ich kenne sie doch nicht auswendig. Es war durchmischt. Also ich habe ja gesagt, frag mich irgendwas. Und ich wurde teilweise wirklich in irgendwas gefragt und teilweise waren es relativ spezifische Fragen. Aber ich glaube, es war halt so, teilweise wollten sie halt wirklich was von mir wissen und teilweise war es halt einfach random quasi gefragt. Und die habe ich beantwortet nach bestem Gewissen und Wissen. Ich war es nochmal, sowas in der Art, ja. Ja, okay, dann pass auf, wenn wir jetzt mal den Chat hier ins Boot nehmen, da kommen nämlich schon die ersten Fragen. Der Nachtzug fragt, ich hätte auch eine Frage. Trägst du ein Schweizer Taschenmesser bei dir? Ob ich ein Schweizer Taschenmesser mit mir trage? Nein, ich habe aber eins mal besessen, habe es mir auch mal explizit zum Geburtstag gewünscht. Hab's dann aber irgendwo verlegt. Ich muss allerdings sagen, lieber Nachtzug, das wäre ein bisschen gruselig, wenn ich wirklich den ganzen Tag mit einem Schweizer Taschenmesser rumlaufen würde. Oder läufst du mit deinem Taschenmesser den ganzen Tag rum? Also ich meine, ja, ich weiß nicht, was würde ich denn mit diesem Messer machen? Das ist dann eher die Frage. Ja gut, da musst du ja nicht im aufgeklappten Zustand in der Hand halten die ganze Zeit. So was kann man ja auch in eine Tasche stecken, deswegen heißt das ja Taschenmesser. Ne? Gut, aber wenn du so wirklich so mit dem Messer rumläufst, so ein bisschen James Dean-mäßig, ne? Also, es wäre bei den 60er Jahren wieder angekommen. Okay, ich mach weiter. Nicht Ralf schreibt im Chat, ist DJ Bobo sowas wie der Schweizer Hasselhoff und nur in Deutschland als Sänger erfolgreich? Also, man kennt DJ Bobo auch in der Schweiz, ja. Muss es mal so sehen. In der Schweiz gibt es nicht so viele Promis und dann hast du die wenigen Promis, die du hast, egal ob sie jetzt gut sind oder nicht und egal in dem Falle, ob sie jetzt gute Musik machen oder schlechte Musik, kennst du die dann trotzdem und die werden trotzdem gebucht und gekauft und wie auch immer. Und also ich weiß auch nicht, Hasselhoff ist ja schon ziemlich übel und ja, also ich mag mich erinnern, als ich groß geworden bin, dass man zumindest DJ Bobo auch in meiner Generation gehört hat, obwohl ich Gott sei Dank nicht zu den Leuten gehört habe, die ihn gehört haben. Aber ansonsten, ja, so schlimm ist es eigentlich nicht. Das heißt, als schlechter Sänger habe ich die besten Karrierechancen, wenn ich in die Schweiz gehe und da anfange, oder wie? Ja, vermutlich, weil es so wenige Sänger gibt, dass es wieder was Tolles wäre. Und vor allem musst du dir auch vorstellen, es gibt dann weniger Schweizer Sänger, die quasi auf Deutsch singen. Also entweder singen sie auf Englisch oder in Mundart. Und damit wärst du schon was Exklusiveres, ne? Also, falls du mal die Karriere wechseln willst. Ja gut, okay, meine Lebensplanung noch mal überdenken an der Stelle. Die Leni möchte gern wissen, was ist denn dein Lieblingsgericht aus der Schweiz? Das wurde ich übrigens auch gefragt in meiner Stunde. Was mein Lieblingsgericht ist, kann ich nicht mal so sagen. Es gibt Schweizer Küche nicht allzu viel Gutes. Das habe ich aber zu Nina auch gesagt. Ich mag eigentlich sehr gerne Raclette, aber dann muss es mit ordentlichem Raclette-Käse sein, den man hier übrigens kaum kriegt. Ja. In Düsseldorf, ja. Man kriegt ihn. Ich Aber dann passt die weiß nicht, gibt es nächste. in Bayern richtigen Raclette-Käse? Weiß ich doch nicht, aber Käse, glaube ich, haben wir schon guten. Aber dann passt Ja, die zweite, also. der zweite, ja, der zweite Teil der Frage passt dann ganz gut. Und was schmeckt denn überhaupt nicht? Also, was darf ich auf keinen Fall essen, wenn ich die Schweiz besuche? Das würde die Leni noch interessieren. Also, liebe Leni, was darfst du überhaupt nicht essen, wenn du die Schweiz besuchst? Eine gute Frage. Kann ich dir ehrlich gerade nicht, ich könnte jetzt nichts, ich hätte nicht sagen, was außerordentlich gut ist, außer die Schokolade. Und kann dir auch nicht wirklich sagen, was außerordentlich schlecht wäre. Es ist nicht so wie, wie war das nochmal, Handkäse mit Musik, was man in Bayern nicht essen darf? Irgendwas? Irgendwas mit Musik, was man Das in Bayern nicht essen darf? darfst du schon essen, wenn es dir schmeckt. Ja, ich weiß nur, das erste Mal, als ich nach Bayern gegangen bin, wurde ich dann so gewarnt, so, das mit Musik bitte nicht essen, das ist nicht gut. Ah, okay. Und, aber sowas gibt es eigentlich, ich glaube, vergleichsweise nicht wirklich. Also man kann eigentlich fast alles essen, denke ich mal. Okay. Ja, ich werde diese Fragen hier unzensiert vorlesen. Der Nicht-Ralf lässt fragen, was ist die, was. So, jetzt ist mir der Chat hier weggerutscht. Was ist die Maximalgeschwindigkeit einer Schweizer Schwalbe? So, jetzt bin ich gespannt. Das ist eine gute Frage. Was ist die Maximalgeschwindigkeit einer Schweizer Schwalbe? Die im Fußball oder die Schwalbe, die fliegt? Ja, das ist, stimmt, das ist nicht ganz. Oder die Schwalbe, die aussieht wie ein Mofa und womit man fahren kann. Die wollen wir noch ein bisschen detaillierter haben, die Frage. Okay. Ich wusste nicht mal, dass das ein Mofa ist. Interessant. Ich wusste nur vom Vogel und von Fußball. Okay, ja. Oh, der Planet Kai hat auch eine Frage. Den würde ich ja fast bitten, die selber zu stellen, hier mal eben schnell. Der kann sich ja eigentlich zuschalten als Channel-Admin. War ja keine Frage, das war ja eher eine Feststellung. Ja, hau Ich mal dachte rein. immer, Fotzelschnitten wäre in dein Leibgericht. Ja, also Leibgericht nicht? Nein, ich bringe dann mit nur Deutsche, mit dem Ausdruck Fotzelschnitten bringe ich nur zum Lachen. Also so her Also, gesehen. ja, das hast du ja geschafft. Ja, das, ich glaube, Ich das glaube, Wort ich werde die kannst. Aufnahme auch nicht vergessen. Das war sehr, sehr genial. Also. Ja, du kannst ja die Hörerschaft mal aufklären, was es ist. Ja, bitte, bitte doch. Warum? Nein, wir lassen das jetzt sehr ominös. Also ich meine, nach Greenspeak muss ich auch mit mal was auftischen, was kein Schwein versteht und was so ein bisschen anrüchig ist. Nee, zerschnitten sind ist einfach armer Ritter. Okay. Darf ich mal eine Frage stellen? Das wird jetzt den Kai nicht freuen, auch die Leni nicht freuen. Ist es richtig, dass in der Schweiz Katzen und Hunde gegessen werden dürfen? Kannst du es nochmal wiederholen? Ich Sorry. sag, ist es richtig, dass in der Schweiz Katzen und Hunde gegessen werden? Ob was gegessen wird? Katzen und Hunde. Gib's mal bei Google ein, da findest du hunderte von Seiten. Das Ich dachte, weißt es ist du. eher so ein chinesisches Vorurteil. Nee, google mal Schweiz Hunde essen, da wirst du ganz viele Ah. Okay, sehr interessant, Hatti, was du so googelst in Nee, das habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Deswegen dachte ich, ich frage mal deiner jemanden nach, Freizeit. der daherkommt. Aber scheinbar hast du, ist es bei dir auch noch nicht angekommen. Ja, Kai Nee, hat auch. also ich wäre noch nie in Genuss von Hunden und Katzen gekommen. Nein. Also, weißt du also auch nicht, dass es das gibt oder was? Aber scheinbar ist es so. Kai hat auch gleich jemanden Link gefunden beim Stern. Ja, ich dachte, ich frage mal, wen das weiß. Aber naja, wenn ihr das nicht weißt, ist es wahrscheinlich nicht so verbreitet, Gott sei Dank. Nein, da kann ich dich beruhigen. Also ich hätte noch nicht gehört, dass es zum Schweizer Kulturgut gehört, dass man Katzen und Hunde isst. Aber es gibt immer irgendwelche Verrückte, also möchte ich mich jetzt nicht freisprechen von. Das hieß ja im Umkehrschluss, die Schweizer wären die Chinesen von Europa dann letztendlich. Ich glaube, das hören die Schweizer nicht sehr gern. Oh. Ja, aber die Leni hat noch eine schöne Frage. Was fehlt dir als Schweizerin denn am meisten, wenn du hier in Deutschland bist? Außer die Familie vielleicht. Ja, ich würde gerade sagen, das ist das Erste. Der ÖV, der funktioniert. Käse hauptsächlich. Es sind eher so Lebensmittel. Eben Käse, ordentliche Schokolade. Kleine Sachen wie Gepäck oder so. Ansonsten also auch nicht. Also ich glaube, mittlerweile bin ich so deutsch geworden, dass mir gerade von den Menschen an sich mir nicht allzu viel fehlt. Ich fand es sehr lustig, meine Schwester war letztens hier und hat gesagt, ihr ist aufgefallen, dass die Leute hier einem immer nachgucken und das fand sie sehr gruselig. Und das habe ich dann irgendwie, das fällt mir so gar nicht auf. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man hier beobachtet wird. Und vielleicht spricht das auch dafür, dass ich einfach schon so sehr deutsch bin, dass mir es nicht mehr auffällt. Das wäre eine mögliche Erklärung, ja. Also mir guckt keiner nach, aber das mag an anderen Faktoren liegen an der Stelle. Vielleicht ist es auch eher so ein Bayern- und NRW-Zeugs, ne? Also ihr Bayern seid ja eher für sich und hier in NRW, keine Ahnung, ist man da vielleicht, sieht man es ein bisschen anders. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mir ist es nicht aufgefallen. Ach so. Ich habe in beiden Bundesländern schon gelebt. Auch in NRW hat mir keiner nachgeschaut. Ja gut, was wünscht man sich zum erstjährigen Podcast-Geburtstag? Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche, dass ihr mir weiterhin zuhört. Das ist nämlich so wirklich die Hauptsache. Also eigentlich nicht viel, dass es so weitergeht und ja, dass ihr mir treu bleibt, die mich hören. Und ja, das ist auch so ziemlich alles. Also sonst kann ich nicht viel klagen. Es hat eine tolle Community und da liegt es eher an mir, da muss ich eher was machen als umgekehrt. Ja, was musst du machen? Du produzierst doch fleißig oder meinst in der Community noch ein bisschen mehr aufzuschlagen? So, und genau, so mit Rezensionen schreiben von diversen Leuten, die mir schon geschrieben haben und die sich sicherlich denken, was ist das für eine dumme Kompanie, was zurückschreibt, ist wirklich bei mir eine Motivation und Zeitsache, wo ich mich echt zu den Ohren ziehen könnte, sich wirklich dringend ändern müsste. Und wirklich an dieser Stelle, ich weiß, dass ihr mir schreibt, dass ich freue mich auch tierisch und es ist echt nicht so, ja, dass ich euch denke, so, ups, kommt mich alle mal. Ach, danke, Kai. Ach, danke. Was hat er? Du musst Sachen aus dem Chat musst du vorlesen, weil das können ja die Leute, die das nachhören und hier nicht mitlesen nicht können, nicht wissen. Okay, ja. Der Kai hat gesagt, das denken sie nicht. Dass mir das egal wäre, wenn sie eine Rezi schreiben. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Danke, Kai. Deswegen habe ich mich bedankt. Sehr schön. Ja, ich persönlich habe keine Fragen jetzt an dich. Jetzt musst du mal hier aus dem Kreuz kommen und uns mal so Viertelstunde haben wir noch. Was machen wir? Was machen denn die anderen so? Erzählen die, was sie so podcasten oder erzählen sie sonst was? Ja, das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn du mal kurz vorstellst, was du machst, wer du bist und warum du das machst. Okay, ich denke zwar immer, alle, die das jetzt hören, werden mich vermutlich schon kennen über Dreiecken. Aber ja. Du meinst, du hast dieselbe Reichweite wie der Raucherbalkon? Nein, das war ein Spaß. Stell dich einfach mal vor. Ich glaube, das ist ganz schön. Ja, also ich bin die Lara, ich bin alleinige Besitzerin und Entertainerin und wie auch immer von Das Leben als Auslandsschweizerin, dass es jetzt genau ein Jahr gibt. Es ist ein Personal Podcast mit Anhang, wie ich so schön sage. Das heißt, ich rede oft über mein eigenes Leben, wobei weniger hat wirklich was halt so passiert, als anstatt irgendwelche Shoppinglisten oder so runterleiern, weil mache ich halt nicht so. Das Besondere ist, dass es mehr oder weniger mal angedacht war, dass es im Wechsel ist zwischen auf Berndeutsch und auf Hochdeutsch. Mittlerweile ist da, wie gesagt, es ist ein Personal Podcast mit Anhang. Mittlerweile sind da andere Sachen dazugekommen. Ich fange jetzt an, mehr oder weniger regelmäßig oder unregelmäßig andere Auslandsschweizer zu interviewen und sie ein bisschen über ihr Leben auszufragen, weil das ist letztendlich auch das große Ziel meines Podcasts, dass ich eine Plattform für mich, aber auch für andere Auslandsschweizer im Allgemeinen sein möchte. Und ja, das mache ich seit einem Jahr. Und das ist so ziemlich alles, was mein Podcast macht. Wird in Zukunft auch was dazukommen, über das ich aber momentan immer noch nicht reden kann. Aber das wird bald. Was Geheimes. Was Geheimes, ja. Ja, wow. Es wird sich etwas sehr Signifikantes in meinem Leben ändern in ein paar Wochen. Und darüber wird sich dann auch was im Podcast hoffentlich ändern. Und darüber kann ich leider noch nicht reden, aber in 6 Wochen vermutlich. Ja, das ist Raum für Spekulationen. Du musst nur in den Chat gucken, das lese ich jetzt nicht weiter vor. Aber interessante Frage ist, die eben noch war, wie bist du drauf gekommen zu podcasten? Ich meine, man steht ja nicht morgens in der Früh auf, putzt sich die Zähne und sagt, so, heute kaufe ich mir ein Aufnahmegerät und spreche komische Sachen ins Internet. Nein, tatsächlich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte vorher nicht so wirklich Kontaktpunkte mit dem Podcast und schon gar nicht mit den quasi normalen Podcasts, wie ihr es seid, sondern wenn dann Podcasts, dann war es meistens da die öffentlich-rechtlichen. Ich habe halt immer mehr oder weniger, wurde mir halt immer gesagt, du hast einen komischen Akzent. Das hat mich sehr viel gestört. Ich habe dann immer versucht, mich anzupassen, bin aber nie als Deutsche durchgegangen. Ich bin nicht mal als Österreicherin durchgegangen oder allerhöchstens sehr selten. Dann dachte ich irgendwann mal, anstatt dass ich verzweifelt versuche, wie die Deutsche zu klingen, nimmst du halt das, was die Leute so toll finden oder so komisch finden und machst da was draus. Und dann war halt irgendwie Podcasten der nächste Schritt. Und das habe ich dann einfach mal angefangen. Und ich glaube, der Grund war auch, warum ich habe mir sehr gerne selbst zugehört. Und deswegen habe ich dann angefangen zu podcasten. Und das ist... Ja, das hat dann irgendwann mal, das war damals der Planet Kai, der ihn dann gefunden hat und dann bei Twitter ein bisschen rumgetwittert hat und retweetet und dann bin ich da irgendwie so richtig in die Community reingerutscht. Das war Anfang dieses Jahres. Da bin ich zum Podcasten gekommen. Und um eure andere Frage zu stellen, was ist in 6 Wochen? Nein, weder heiraten noch schwanger. Ist alles nichts dergleichen. Ist total was anderes. Total die falsche Ecke. Dann sage ich mal kurz im Namen aller Kollegen, danke für den schönen Spruch, normale Podcaster. Ja, ich würde dir das Feld hier überlassen. Du hast noch 10 Minuten. Wenn du sagst, du bist soweit durch, wir können auch gerne ein kleines Päuschen machen, ein bisschen Musik einspielen und dann um 0 Uhr weitermachen, wie es dir beliebt. Mir ist es gleich. Ich glaube, es sind noch relativ viele Fragen im Chat, wenn ich mir das angucke. Das geht nur einfach ziemlich rasant, wie die ja fragen. So genau, Moment, ich kann einfach die Fragen beantworten, weil ich habe euch eigentlich nicht viel mehr Schlaueres zu berichten. Okay, ich hatte jetzt eine Frage mehr gesehen, wirklich, die ernstzunehmend war in irgendeiner Form, aber hau mal rein. Okay. Moment. Oder möchtest du die schöne... Frage nach meinem Beruf. Ah. Ist das eine ernstzunehmende Frage? Ich glaube, das war eine Ja, mach mal. Aha, ja, kein Problem. Ich kann gerne über meinen Beruf reden. Also ich bin da ziemlich... Es ist nichts Spektakuläres. Ich Ich gehöre zu einem, seit ein paar Monaten, zu einem diesen Idioten, die in der Werbung arbeiten. Allerdings nicht im coolen Part, sondern in diesem Part, wo man den coolen Leuten in der Werbung sagt, dass sie ihre Scheiße richtig machen müssen. Um es so salopp auszudrücken. Ich arbeite im Medieneinkauf. Also die Leute, die die Medien auf den Internetseiten buchen. Und das ist manchmal relativ mühsam, weil alles davor immer sehr chaotisch läuft und wir sind quasi die letzte Stelle, die es verwaltet. Und deswegen müssen wir immer so ein bisschen das Chaos schlichten und aufräumen. So, habe ich einen deutschen Pass? Nein, das habe ich nicht, immer noch nicht. Aber ist geplant, solange ich weiterhin meinen Schweizer Pass behalten kann, was nach heutigem Stand immer noch geht, dass ich den sicherlich beantrage. Das wird in eineinhalb Jahren ungefähr soweit sein. Und ich hoffe, bis dann gibt es diese Gesetze noch, weil ich möchte sehr gerne Deutsche werden, weil ich auch mein Wahlrecht und Stimmrecht hier gerne wahrnehmen würde. Und ja, wie gesagt, also deutsch fühle ich mich ja quasi schon. Kai, ich nehme mal an, Job und Beruf ist so ziemlich dasselbe. Magst du Toblerone? Okay, das ist eine spezielle Frage. Magst du so explizit, magst du Toblerone? Ja, ich mag Toblerone. Aber es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt sagen würde, was magst du speziell an schwarzer Schokolade? Wobei man sagen muss, Toblerone ja, gehört zu Kraft Foods. Das ist mehr Englisch als Schweizerisch mittlerweile, auch wenn sie noch in der Schweiz produziert werden, würde ich nicht mal sagen, dass Toblerone unbedingt die beste schwarze Schokolade ist, die es gibt. Es gibt viel teure Schweizer Schokolade, die heißt Frei und die gehört zum Supermarktkonzern Mikro, den es hier nicht gibt und die sind viel leckerer und weniger teuer. So. Moment, es sind noch mehr Fragen. So, okay, Moment, Leute. Bist du zu Podcasten gekommen? Habe ich irgendwie gerade vorhin beantwortet, ne? Ja, Düsseldorf ist tatsächlich die Hauptstadt der Werbeagenturen, das merkt man leider. Aber ich arbeite in keiner Werbeagentur, ich arbeite in einer Medienagentur, das müsste man vielleicht explizit sagen. Kenne ich. So, was ist meine Lieblingsfarbe? Wie kommt ihr auf solche Fragen? So, ich komme ein bisschen wie ein Freundschaftsbuch vor. La, füll doch mal dieses Feld aus. Dann, was wolltest du immer werden? Tierärztin, dein Lieblingsbuch. Hey, Potter! Meine Lieblingsfarbe. Zurzeit moosgrün, würde ich mal sagen. Es wechselt. Es war mal violett, dann war es mal blau. Und jetzt ist es eher grün. Okay, habt ihr sonst noch Fragen? Weil ich sehe hier gerade ehrlich gesagt nichts mehr. Aber ihr seid ja noch ziemlich alle wach, ist doch schön. Dann fragt doch. Noch bin ich da und wie viele Minuten muss ich noch füllen? Du musst gar nicht, aber du hättest noch 6. Lieblingsbuch kommt hier in dem anderen Chat noch vom Sebastian von Sie reden. Okay, Lieblingsbuch. Oh Gott, das kannst du mich nicht fragen. Also, weißt du, Sebastian, vielleicht um zu erklären, ich war mal Bibliotheksangestellte und wenn ich jetzt was Doofes sage, dann das ist Schande über mein Haupt. Ich meine, jetzt muss ich mit irgendwas total coolem aufkommen. Und jetzt müsste ich eigentlich auch gestehen an dieser Stelle, ich lese gar nicht mehr so viel. Es ist ganz furchtbar. Mein Lieblingsbuch. Oh Gott, was sage ich denn jetzt? Mein Lieblingsbuch. Die Liebe. Also ich bin, das Sparbuch. Die Bibel. Die habe ich auch noch, ja. Ja, die Bibel habe ich irgendwann stehen, aber nicht mehr reingeguckt seit Kirchenunterricht. Und das Sparbuch ist bei mir ziemlich leer, also da ist noch nicht so viel zu lesen. Also ich lese eher lieber Jugendliteratur, das hat auch ziemlich einen Grund. Ich habe mal in einer mittelfränkischen Stadtbücherei gearbeitet, in der Kinder- und Jugendabteilung, habe da mal realisiert, dass Jugendbücher die viel besseren Erwachsenenbücher sind. Also ab so gewissen Alter, so Jugendbücher für ab 15. Und da habe ich zum Beispiel ein Buch, was ich sehr gerne mag, heißt Plötzlich in Beruf. was bei mir auch den Wunsch geweckt hat, irgendwann mal nach Peru zu gehen. Das geht da um ein Au-pair-Mädchen. Es ist nicht Au-pair, ja, es ist so freiwilligendienstmäßig, geht sie nach Peru und lernt da so viele Sachen. Und das kann man jetzt nicht so auf einen, knapp auf zwei Sätze reduzieren, aber es ist ein ziemlich tolles Buch. Aber ich lese, wenn ich dann überhaupt lese, dann meistens eher Jugendbücher. Weil sie einfach interessanter sind als Erwachsenenbücher. Ich finde Erwachsenenbücher manchmal relativ anstrengend, weil es ist immer so, immer gleiches Ding und es ist immer so, es verläuft immer so gleich. So. Ja, sehr schöne Frage, finde ich, kommt noch vom Nachtzug. Singst du gerne? Ich singe sehr gerne, ich kann es aber nicht. Also, es war eigentlich, ich habe früher mal. Ja! Nicht schön, aber geil und laut. Ja, okay, weiter. Ich habe mal in der Gruppenmusik, hieß das bei uns, in der Grundschule habe ich gesungen. Und damals habe ich noch ohne Schamgefühle gesungen. Und da wurde mir dann irgendwann mal so gesagt, nach einem Konzert, ich würde alles versauen, weil ich so schräg singen würde. Und das war dann so ein bisschen das Ende. Und also ich singe gerne für mich und hoffe immer, dass niemand mich hört, aber ich bin nicht so gut im Ton treffen und so gewisse Sachen und deswegen ist es eher begrenzt. Och, der Planerkreis fragt noch katholisch oder evangelisch, ja. Reformiert, aber nicht mehr in der Kirche. Tanzt du? Ob ich tanze? Der Nachzug fragt, ob ich tanze. Jein, das ja und nein. Also, ich habe mal getanzt, ich möchte es auch gerne wieder und ich habe es auch wieder schwer vor, richtig in einem Kurs zu tanzen. Eher so für mich momentan, auch so mit Hinsicht, wenn es niemand sieht, dann tanze ich. Das ist so eine Kombination mit Singen. Also tanzen will ich auf jeden Fall wieder und das habe ich früher mal ganz intensiver gemacht, sagen wir mal so. Welche Schuhgröße ich habe? 39. Was war der Grund, nach Deutschland zu kommen, werde ich auch gefragt. Der Grund, nach Deutschland zu kommen, war mein Freund und der Job damals. Ich werde jetzt von Leni gefragt, ob ich Standard oder Hip-Hop tanze. Was ich für Tanzstile, was ich früher getanzt habe, war Jazz Dance. Aber es ist schon sehr, sehr lange her. Und jetzt, keine Ahnung, also ich wollte mal so Lyrical Jazz Dance probieren oder eher Funky oder so, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das steht auch erst so in ein paar Monaten an. Wenn ja, wie cool ist da? Ich bin erlöst! Du, ich glaube, du bist die Erste, die sich heute freut, diese Tröte zu hören. Sehr schön, Lara, vielen Dank. Ja, bitte, gern geschehen. Danke, dass ich kommen durfte. Ja, jederzeit. Alles klar, danke, mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Tschüss.